Wie tief muss Gottes Liebe sein? Er liebt uns ohne Maße, hat seinen Sohn an unserer Statt für alles büßen lassen, als alle Sünde auf ihm lag, der Vater sein Gesicht verbarg, als er der Auserwählte starb, gab er uns neues Leben. Ich schaue auf den Mann am Kreuz, kann meine Schuld dort sehen und voll Beschämung sehe ich mich bei den Spöttern stehen. Für meine Sünden hing er dort, sie brachten ihn ums Leben, sein Sterben hat sie ausgelöscht, ich weiß, mir ist vergeben. Ich werde keine Macht der Welt und keiner Weisheit trauen. Auf Jesu Tod und Auferstehen will ich mein Leben bauen. Ich hab das alles nicht verdient, ich leb durch seine Gnade, sein Blut bezahlte meine Schuld, damit ich Leben habe.